Transparenz für die Ohren. Läuft. Mach du. Wer von uns? Ja, du. Du halt. Ja gut, ich halt. Ja gut, schreibst du dann das Protokoll oder einer von euch beiden? Ich helfe der Vaku gleich. Ich bin gerade noch am Auspacken, wie gesagt. Alles klar, okay. Ich probier's. Okay, wir haben 13.01.21.17 Uhr. Ich begrüße alle recht herzlich zur Sitzung der AGÖA. Und wir werden heute das Programm der letzten Woche nochmal durchsprechen und das, was wir jetzt in Zukunft planen. Wir haben heute Gäste. Wir haben Helena aus der Fraktion da. Hallo Helena. Hallo. Dann kommen wir jetzt zum ersten Punkt, Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung wird genehmigt. Haben wir jetzt gar nicht reinkopiert. Wird ja, doch, ja. Ist ja so wie immer, da unten, ne? Ja, genau. Okay. Mitgliederzu- und Abgänge. Eigentlich eine blöde Frage, wenn so wenig da sind. Dann haben wir direkt den Punkt Bericht aus der Fraktion und die Helena hatte ich eingeladen, dass sie uns vielleicht ein bisschen was zur Entwicklung der Kampagne Graspirin über das Jahr sagen kann. Der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, dass wir gucken können, dass wir das dann auf dem NRW-Blog zeitgleich begleiten. Und dass man vielleicht in den einzelnen KVs, so war mein Gedanke, dann zu den Artikeln jeweils vielleicht einen Infostand oder irgendeine Aktion machen kann, die dann zeitgleich ist und die aufeinander abgestimmt wäre. Das wäre so der Gedanke dahinter gewesen. Helena, da würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht kurz ein bisschen was über die Kampagne in diesem Jahr erzählen kannst. Ja, dann fange ich vorne an. Eigentlich ist Graspirin eine total spontane Idee, die wir hatten, als das Thema Cannabis legalisieren im letzten Sommer hochgekocht ist in Verbindung mit dem Homegrow-Prozess in Köln. Und eigentlich sollte es nur ein Hashtag werden, aber daraus ist dann diese Kampagne entstanden. Ein paar Punkte haben wir schon abgearbeitet. Das sind dann einmal die Social-Media-Kanäle Twitter und Facebook, die wir besetzt haben, im Zusammenhang mit der Landingpage www.graspirin.de. Das ist so das gedacht als das Herzstück, das ist die Plattform, da können wir alles sammeln zu dem Thema. Das ist auch so ein bisschen das Schaufenster, wo sich halt alle Entwicklungen widerspiegeln. Darüber hinaus haben wir eine Hanfkolumne gestartet für die Huffington Post, also im Namen von Lukas Lammler, dem Hanfpirat, wo wir halt regelmäßig das Geschehen zusammenfassen und so natürlich versuchen, auch Leute außerhalb der Piratenbubble zu erreichen. Die Idee ist, dass wir in drei Richtungen kommunizieren. Das erste und das eigentlich auch das Wichtigste ist erstmal, innerhalb der Piratenpartei, das ist einfach das wichtige Fundament, dass wir da einfach so viele Piraten wie möglich für mobilisieren können, sodass alle Graspirin kennen und genau sich das so ein bisschen durchsetzt. Das zweite ist die Hanfszene, die wir erreichen wollen. Dafür gehen wir auf diverse Podiumsdiskussionen und zu Veranstaltungen, wollen uns da vernetzen, also mit so Leuten wie den vom Hanfverband, diversen Bloggern, auch Journalisten, die über das Thema schreiben. Und als drittes wollen wir halt die Wähler, die Bürger erreichen, insbesondere natürlich Schmerzpatienten, aber auch junge Leute, die Cannabis legalisieren wollen. Und auch wenn das so ein bisschen in diesem Medizin-Frame gehalten ist, ist es ja trotzdem mit einem Augenzwinkern, so dass die jungen Leute auch verstehen, dass wir eigentlich Cannabis komplett legalisieren wollen. Es ist nur so ein bisschen eine Hilfe, diese Graspirin-Sache, weil in diesem Medizinal-Cannabis gerade Bewegung ist, politisch. Also das wurde auch bei den letzten Diskussionen deutlich, dass sogar die CDU bereit ist, über Cannabis als Medizin zu sprechen, auch wenn sie immer noch total dagegen sind, dass das komplett legalisiert wird. Deswegen preschen wir so ein bisschen in diese Richtung. Wir haben seit letzter Woche coole Merchandise-Produkte, nämlich Longpaper mit integriertem Tippblock in Graspirin-Design. Und die wollen wir jetzt, ja, durch Aktionen unter die Leute bringen. Ja, ich erzähle, was wir geplant haben. Es gibt noch keinen genauen Zeitplan, weil diese Aktionen natürlich abgestimmt werden müssen mit den anderen Themen, die die Fraktion besetzen will. Darüber gibt es gerade noch ein bisschen Uneinigkeit. Dadurch, dass Grasburin so spontan entstanden ist, konnten wir der Fraktion in einem glücklichen Moment ein Budget abluchsen, sodass ich für Grasburin halt schon aktiv arbeiten kann, bei den anderen Themen aber noch nicht. Wir haben am 4. Februar die Anhörung im Landtag. Das ist so der nächste Punkt auf unserer Liste, wo wir viel Aufmerksamkeit haben werden. Im Vorfeld, um das so ein bisschen anzuregen, werden wir Ende Januar eine kleine Verlosung über die Social-Media-Kanäle veranstalten, wo dann irgendwie die ersten 20 oder ersten 30 Likes beziehungsweise Retweets ein Long-Paper-Set bekommen von uns. Das ist so eine kleine Aktion quasi, um die Reichweite zu versteigern. Dann haben wir ein paar größere Sachen geplant. Das eine ist der Open-Air Cannabis Social Club. Darf ich noch was sagen? Ja. Wenn ihr nur die ersten 20 Likes belohnt, ist dann die Motivation noch, den ersten 20 Likes direkt weiterzuliken. Wie wär's mit 20 Verlosen unter allen Likern? Ja, so wir sind uns über den genauen Text noch nicht einig, weil Lukas auch nochmal meinte, dass es eigentlich verboten ist, über die Facebook-Regeln an ein Like halt irgendwas zu knüpfen. Aber darüber haben wir gesprochen. Also es war jetzt nur vom Prinzip her, wir verlosen 20 oder 30 Longpaper. Wie genau der Text sein wird und der Zusammenhang, das klären wir noch. Aber danke für den Input. Dann mache ich weiter. Also der Open Air Cannabis Social Club, das soll angemeldet werden als Mahnwache, als getarnt als Infostand. Eigentlich soll es einfach eine lockere Demonstration für die Legalisierung von Cannabis werden. Wir wollen so ein paar alte Sofas irgendwo auf eine Wiese aufstellen und natürlich Gäste einladen, eine kleine Podiumsdiskussion, aber auch eine Band. Also das, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und um die Leute dafür zu mobilisieren. Dann haben wir auf der anderen Seite geplant eine Cannabis-Konferenz. Wollen wir so ein bisschen netzwerken und halt diese wichtigen Multiplikatoren innerhalb der Hanfszene erreichen. Das heißt, wir laden irgendwie eintägig oder zweitägig im Landtag Leute ein, dann natürlich auch irgendwie Ärzte, Juristen, Apotheker, alle, die zu dem Thema was zu sagen haben und besprechen da die aktuelle Debatte, das weitere Vorgehen. Genau, und der Landtag bietet sich als Veranstaltungsort an, weil wir da die Räume kostenlos bekommen und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn so ein von dem politischen Establishment als anrüchig bewertetes Thema im Landtag ist. Das sind so die zwei großen Sachen. Einmal der Open Air Social Club und einmal die Cannabis-Konferenz. Dann haben wir noch Ideen wie zum Beispiel Moos-Graffiti. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kommt auch so ein bisschen aus der Urban Gardening-Szene. Da sammelt man Moos, was auf der Straße wächst und reichert das mit Joghurt an, sodass das so eine Kultur ergibt. Und wenn man das dann in einer mit Hilfe einer Schablone auf Wände aufträgt, wächst genau an der Stelle Moos. Also ihr könnt das mal googeln, das sieht total lustig aus. Und sowas wollen wir halt großflächig in den großen Studentenstädten in NRW anbringen und wachsen lassen. Da kann man super Bilder machen, das finde ich gut. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für die Partei da mitzumachen. Also das kann ja im Prinzip jeder in seinem Ort machen. Es ist nicht hundertprozentig legal, aber der Zweck rechtfertigt das und man muss sich auch nicht unbedingt erwischen lassen. Man kann den Text ja vielleicht so machen, dass man da nichts gegen sagen kann. Ja, du kannst wahrscheinlich schon was gegen sagen, weil du mit Moos das Ganze ein bisschen verunreinigst. Genau, im schlimmsten Fall, also wir als Fraktion werden natürlich ein Video davon machen und das auch promoten, dass wir das waren. Im schlimmsten Fall bekommen wir halt eine Rechnung von jemandem, der das weggemacht hat, der das wieder gereinigt hat. Aber es ist eine Grauzone, genauso wie Reverse Graffiti, wenn man also nichts aufträgt auf einer Wand, sondern von einer schmutzigen Wand was abträgt. Das, was passieren kann, ist eine Anzeige, die du nicht genau. Das höre ich in letzter Zeit so häufig, dass das Beste, was passieren kann, eine Anzeige ist. Wir warten auch schon ganz sehnlich darauf, dass Bayer sich endlich meldet. Aber den Gefallen tun die uns, glaube ich, nicht. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Also was ich daran sehr interessant finde, ist, dass man die Dinge ja vielleicht auch über den NRW-Blog zeitgleich immer laufen lassen kann, dass da vielleicht der ein oder andere Text dann auch dazu erscheinen kann. Und ich fände es also wirklich doch eigentlich sehr charmant, wenn ihr irgendetwas macht, dass vielleicht wie du gerade auch selber gesagt hast, einzelne KVs das zeitgleich auch machen, dass wir das so ein bisschen on- und offline verbinden. Ja, das hört sich gut an. Wie könnte man das organisieren? Also wenn wir quasi mit einem Projekt in den Startlöchern stehen, wie können wir das erreichen? Ja, wenn wir das dann früh genug miteinander abgestimmt haben, dann könnten wir zum Beispiel einen Aufruf in die Partei oder in die einzelnen KVs reinschicken, dass sie also zum Beispiel ausgestattet mit den Merchandise-Dingen, die ihr habt, dann eben zeitgleich in ihren einzelnen Fußgängerzonen oder so irgendeine Aktion machen. Das könnte man ja irgendwie so ein bisschen anteasern. Wir haben immer noch die Mailingliste, wo wir die Pressesprecher der einzelnen KVs drin haben. Okay, das ist super. Ich muss dazu was sagen, und zwar aus rechtlichen Gründen dürft ihr aus der Partei nichts von uns, von der Fraktion verteilen. Das ist scheiße, aber das ist dieses Parteienfinanzierungsgesetz. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach die Merchandise-Produkte an euch weitergeben, leider. Wie viel Manpower von den 19 steht denn dahinter? Also ich sag mal, ihr macht eine Aktion, Lukas ist natürlich irgendwo im Zentrum, aber was mit den 18, anderen 18? Kann man die an dem Tag verplanen oder also ziehen die da an einem Strang und man sagt, wir haben eine Aktion und geben 18 Leute morgens in 18 Städte und nachmittags in 18 Städten jetzt auch 36 abgedeckt, wo ihr die Sachen verteilen könnt, weil da ein Abgeordneter dabei ist. Es muss nicht zwangsläufig ein Abgeordneter dabei sein. Ich war bei der Gamescom, bei dem Infostand, und da konnte ich zum Beispiel auch Fraktionssachen verteilen, weil ich ja von der Fraktion bezahlt werde. Ziehen die alle an einem Strang? Du brauchst auf diese Frage nicht antworten. Okay, also ich habe schon, also die sind auf jeden Fall, es gibt viele Grasperin-Fans in der Fraktion, und ich glaube, ich kann auf jeden Fall mindestens eine Handvoll Abgeordnete mobilisieren, da mitzumachen. Also wo ja wahrscheinlich keiner was dagegen haben kann, ihr hattet ja diese große Packung zum Beispiel, die ja doch ein ziemlicher Hingucker ist. Sowas kann man sicher auch in der Partei nachbasteln und dann jeweils auf so einem Stand haben. Damit kann man durch die Fußgängerzone laufen, Bilder machen und all sowas. Und ja, ich denke, es gibt doch sicher auch einen Flyer dazu oder man kann einen machen. Genau, das ist eigentlich das Schöne, und zwar, dass das Urheberrecht für das Grasperin-Design liegt ja auch bei Ariane, die das gemacht hat. Und diese Schachtel, die Sabine mit auf der Hanfparade hatte, da ist auch das Parteilogo drauf. Also das ist auch wichtig für das Finanzierungsgesetz. Wir dürfen halt nichts hochhalten, wo das Parteilogo drauf ist, aber ihr könnt Flyer, Merchandise, alles Mögliche mit Grasperin machen, solange da dann das Parteilogo drauf ist. Da seid ihr völlig frei. Das finde ich schon mal super. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber nochmal fürs Protokoll, gibt es schon etwa ein Datum zum Beispiel für die geplante Verlosung oder für den, ja gut, Open Air Cannabis Social Club wahrscheinlich im Sommer, ne? Genau, die Verlosung, ich glaube, wir haben den 23. Januar notiert. Und ja, der Cannabis Social Club, bestenfalls habe ich mir überlegt, in der ersten Semesterwoche, also bei Semesterbeginn, das ist der 7. April, genau, und dann irgendwie in der Woche danach, also wenn gerade so alle Erstsemester hochmotiviert draußen unterwegs sind. Und die Konferenz? Das wäre dann eher was für den Herbst, Spätsommer, Herbst. Ich weiß nicht, Bei den Ingenieurstudiengängen, bei denen ich meine Nase drin hatte, die sind immer erst im September angefangen, also zum Sommersemester, nicht zum Wintersemester. Ja, aber so lange können wir nicht warten. Nein, wir sprechen natürlich nicht nur exklusiv Erstsemestler an, sondern, also das kenne ich jetzt noch so aus meiner Erfahrung, dass man einfach, wenn die Uni wieder anfängt und es ist dann hoffentlich schönes Wetter, dass man nach den Semesterferien alle Freunde wieder sieht und einfach irgendwie motiviert ist, draußen was zu machen. Das ist so der Gedanke dahinter. Also mein Gedanke war, vielleicht sogar zweimal in diesem Jahr zu machen, wenn ihr genug Kohle habt. Wir haben auf jeden Fall Kohle. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich ja alleine bin. Also ursprünglich waren wir ja zu zweit. Ja, ich würde es am liebsten dreimal im Jahr machen. Also, was mir jetzt noch zu dem Thema einfällt, ich weiß nicht jetzt, wo das hinpassen würde, zu euch in die Fraktionen oder zu uns im Landesverband. Aufklärung über das Thema ist sicherlich immer wichtig, weil viele Menschen halt einfach gar keine Hintergründe haben, aber ist auch sehr häufig sehr trocken. Vielleicht irgendwie, dass man sowas macht, auch machen könnte wie ein Quiz, also mit nicht allzu schwierigen Fragen oder mit A, B, C, D, wo man schon relativ genau weiß, was man dann ankreuzt, aber dennoch vielleicht in dem Fragetext ein bisschen Wissen vermittelt. Also dass das so ein bisschen aufgelockerter ist, wenn man nochmal ein bisschen aufklären möchte. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit dem Fragetext. Also du hast ja gesagt, ihr wollt zum Beispiel eine Verlosung machen. Man könnte aber auch zum Beispiel sowas wie ein Quiz machen, dass man halt in der Frage irgendwie schon ein bisschen Informationen aufbereitet, das Ganze aber so als Frage formuliert, dass Leute, die Lust haben, da mitzumachen, relativ einfach die richtige Antwort ankreuzen können und dann vielleicht auch was gewinnen oder bekommen. Das hört sich gut an, das notiere ich mir. Da kann man ja dann theoretisch über den NRW-Blog auch so eine Fragereihe nacheinander dann zeitgleich veröffentlichen oder so. Sowas kann man ja da auch machen. Ja, also ich glaube jetzt zum Beispiel, dass diese Hartz-IV-Geschichte, die wir gemacht haben als Serie, dafür, dass das jetzt Anfang Januar war und viele noch gar nicht wieder so richtig aus den Ferien zurück waren, doch relativ gut angekommen ist. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich denke auch, ja. Deswegen könnte man halt auch wieder ein bisschen was in Serie machen, entweder vor dieser Open-Air-Geschichte, die geplant ist, also vor April, oder vor der Konferenz. Für diese Januar-Sache ist es jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber dass wir auch dann vielleicht mit nicht 10, sondern 4 oder 5 Gastbeiträgen, die wir ja vielleicht doch auch zusammenbekommen. Wir haben selber Schmerzpatienten in der Partei, die vielleicht was dazu schreiben können. Wir haben die AG Drogenpolitik, dass wir auf das Thema an sich aufmerksam machen. Nicht unbedingt auf die Kampagne, sondern auf das Thema an sich. Das finde ich gut und ich fände es, also wir können ja auch über die Grasperin-Seite gerne Blogbeiträge und Gastbeiträge veröffentlichen von Schmerzpatienten oder Experten. Ja, ich bin ja so ein Freund von Anteasern. Ach Quatsch. Doch, die hat auch die Drogenfälle. Also ich bin ja immer so ein Freund von Anteasern, ja, also nicht komplette Beiträge übernehmen, sondern einfach nur sagen, also 2, 3 Sätze und weiterlesen und dann auf den entsprechenden Blog verlinken. Ihr zu uns oder wir zu euch, je nachdem. Ja, das finde ich eigentlich am charmantesten, wenn man zum Beispiel das auch Ping-Pong spielen würde. Ein Beitrag erscheint auf Graspirin und wird bei uns angeteasert und der nächste erscheint zum Beispiel auf Piraten NRW, dann müssen die Leute sich durchaus auch beide Seiten angucken. Das Ganze ist ein Bundesthema, das sollten wir auch nicht außer Acht lassen, ne? Ja, die könnten wir natürlich auch mit einbinden. Die haben jetzt zum Beispiel Hartz IV auch auf ihrer Bundesseite mit angeteasert und wie könnten wir natürlich auch fragen, ob die das da nicht auch machen wollten, dass sie dann zu der Serie einen Link machen oder so. Ja, oder zumindest im Zoom-Bereich, ne? Die sind ja immer sehr dankbar, wenn sie auch was für Facebook haben. Okay, und an wen wende ich mich, wenn wir einen neuen Grasperin-Blogbeitrag haben? Ja, ich würde mich da anbieten. Okay, dann brauche ich noch deine E-Mail-Adresse. Timecodex@piratenpartei-nrw.de. Habe ich ja schon, stimmt. Jo. Und ich glaube, was die Facebook-Seite des Bundes angeht, haben Kiko und Paki da auch die Möglichkeit, was zu veröffentlichen, ne? Ja, genau. Oder du leitest es direkt auf die Social-Media-Mailingliste weiter. Hast du die vom Bund? Ich glaube nicht. Ja, ich suche sie eben raus. Bist du auf der Mailingliste von uns? Ich glaube nicht. Sollten wir die dann vielleicht auch raussuchen, dass wir dann zumindest im CC sind, wenn du irgendwas wohin schickst, im Bund oder Social Media oder so. Okay, soll ich mich da eintragen? Das ist eine reine Arbeitsmailingliste und das ist gar nicht schlimm, es tut nicht weh. Mach ich. Wenn man mal von unseren beiden rechten Spacken absieht, die man geh wegkriegen. Ja, ich glaube, die sind ja nicht mehr lange da. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Antrag ist es, aber... Ja, da wollte ich sowieso gleich mal unter Sonstiges noch fragen, was ihr da jetzt genau gemacht habt, weil wir haben das Problem in Düsseldorf ja auch und sind da auch gerade aktiv geworden. Also ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut mit der Graspirin-Kampagne und ich denke, da können wir wirklich ein paar schöne Sachen machen. Also es wäre mir lieb, Bernd hat ja auch gesagt, wir können ja auch die Presseleute in den einzelnen KVs ansprechen, dass wir das halt auch tun, dass die das alle schön zeitgleich irgendwie ein bisschen bewerben oder irgendwie ein bisschen was machen. Das denke ich, ich denke nicht, dass wir das Thema in der Politik wirklich kurzfristig umsetzen können. Ich denke aber, damit kann man ganz prima arbeiten und das gefällt mir sehr gut, ja. Ja, ich glaube, also wir werden natürlich jetzt bis 2017 auf Bundesebene keine umfassende Legalisierung hinbekommen. Aber selbst wenn wir in NRW das nur schaffen würden, dass die Grenze der geringen Menge von 6 auf 10 Gramm erhöht wird, ist das schon ein Erfolg so. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also ich finde es gut, wenn quasi auf Parteiebene, also wenn ihr diese Infostände organisieren würdet und da auf jeden Fall das Graspirin-Logo irgendwie vorhanden ist. Man könnte auch T-Shirts bedrucken, Buttons, ich weiß nicht, wie da das Budget aussieht, aber da könnte man, glaube ich, mit relativ wenig Geld, einfach weil das Logo so einprägsam ist, schon einen Wiedererkennungswert schaffen. Und es wäre total wichtig, dass ihr auch den Twitter-Account Graspirin unterstützt, wer dem noch nicht folgt. Ja. Was glaube ich, also ich glaube weniger, dass das Geld in den einzelnen KVs ein Problem ist, um zum Beispiel selber was zu drucken, sondern immer die rechtzeitige Vorlage. Also wenn wir zum Beispiel, ich spreche jetzt mal für Düsseldorf, wir stehen immer am 1. Mai auf dem DGB-Tag, wir haben den Japan-Tag, das sind dann so Infostände und meistens fällt uns viel zu spät auf, verdammt, wir brauchen ja auch noch was zum Verteilen oder so. Und wenn dann halt irgendwie fertige Logos da sind und mir man schon sagt, T-Shirts kannst du da und da bestellen oder es gibt eine Sammelbestellung oder irgendwie sowas, dann ist das immer sehr von Vorteil, weil dann muss ich das nicht jeder einzeln zusammensuchen. Also bei T-Shirts ist ja der Michel eigentlich ganz gut. An den könnte man sich auf jeden Fall wenden. Das heißt, ihr würdet bei so einem Infostand beim 1. Mai oder so dann Graspirin-T-Shirts anziehen? Ja klar, wieso nicht? Anziehen oder verteilen, was auch immer. Also wenn es da verschiedene Ideen gibt, die ihr vielleicht zusammenfasst mit den entsprechenden Links, wo man was herbekommt oder wie man was bestellt, dann ist das, denke ich, immer sehr hilfreich, weil ja, so KVs, ne, machen das ja auch alles immer nur nebenbei, ist immer eine Riesenanstrengung, so einen Infostand, vor allen Dingen auch über den ganzen Tag personell zu besetzen. Und dann kommt sowas häufig auch zu kurz in der Planung. Genau, und das kann man dann, wie eben gesagt, per Mail dahin schicken. Man kann das dann auch über den Blog schicken, dass man den Leuten im Blog einfach genau erklärt, was sie machen können, damit sie so einen Infostand dazu dann eben durchführen können, wo sie die Sachen herkriegen und so. Das finde ich nicht schlecht, weil man kann den Blog ja natürlich durchaus auch mal für interne Nachrichten verwenden. Genau, das wäre zum Beispiel etwas, was wir verbreiten könnten, wenn wir die entsprechenden Infos haben, dass wir unseren Mitgliedern sagen, also für die zukünftigen Infostände könnt ihr da und da und dort. Okay, dann würde ich den Michel mal ansprechen und dann irgendwie versuchen, also da melde ich mich wieder bei euch und dann irgendwie versuchen, so eine Bestellliste für T-Shirts zu organisieren. Die werden natürlich auch günstiger, je mehr bestellt wird. Genau, und Sticker werden auch nicht schlecht, denke ich. Sticker? Ja, ich denke schon. Backen. Okay. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt so diese Druckdinger zum Drankleben, so wie die ein Bit für Edward Snowden oder so. Ja, ich denke, also Aufkleber. Genau. Ich hatte jetzt an Button gedacht, aber ich denke, dass im Grunde, also an so einem Tag wie ein Japan-Tag, werden uns das die Leute aus den Händen reißen. Egal was, egal wo ein Cannabisblatt drauf ist. Luftballons mit Cannabisblatt. Zum Beispiel. Ja, das ist gar nicht doof, ja. Oder dann schön mit Helium befüllen, die auch schön zu sehen sind. Ich wollte noch was fragen, und zwar habe ich mir gedacht, dass das Thema sich doch bestimmt auch eignet, um Spenden zu generieren. Weil bestimmt viele Leute, wenn sie direkt für die Legalisierung von Cannabis quasi spenden, da doch bestimmt bereit sind. Was glaubt ihr? Ja, kann ich mir vorstellen. In den bestimmten Kreisen auf jeden Fall. Die Frage ist, willst du nur intern bei den Piraten oder willst du auch dann von extern, dass die das unterstützen? Auf jeden Fall von extern. Also man könnte natürlich dann bei diesen Infoständen oder so eine Grasperin-Spendenbox aufstellen. Das wäre jetzt so das wenigst Aufwendigste, was mir einfällt. Die entsprechenden Grasperin-T-Shirts könnte man bewerben und mit Michel absprechen, dass er vielleicht 5 Euro draufschlägt. Dann kann man sagen, hier kannst du T-Shirt kaufen, 5 Euro ist Spende an für die Sache. Und ihr solltet genau angeben, wofür die Spenden verwendet werden. Weil die Leute spenden eher, wenn der Zweck, ich sag mal, ihr sagt, wir machen hier eine Konferenz und wenn wir so und so viel 1000 zusammenkriegen, laden wir den und den ein oder irgendwie so weit, ne? Damit die Leute wissen, was die für die Spenden halt, was damit erreicht wird. Das macht einen Anreiz. Also wie so einem Crowdsourcing, da sagst du ja auch, immer spendest du 10 Euro, dann kriegst du, wenn wir das umgesetzt haben, noch ein T-Shirt oben drauf und wenn wir so und so viel 1000 erreicht, dann machen wir das, wenn wir so und so viel 1000 erreicht, dann machen wir das und so weiter. Da hast du mehr so diesen Blick drauf, was erreiche ich mit meiner Spende. Ja, oder auch vielleicht, dass du damit dann auch sagst, dass du dem und dem damit irgendwie helfen kannst oder so. Das kann man ja auch machen, dass man Teile dieser Spende dann ja auch irgendwie an irgendeine gemeinnützige Organisation dafür oder so gibt. Das kommt ja sicher auch nicht schlecht. Also ich glaube, dass das eine total gute Idee ist. Wir dürfen natürlich von der Fraktion aus keine Spenden einsammeln, aber ich hatte mal in so einem ganz fixen Moment dem Paki auch mal so eine Art Konzept für ein Crowdfunding geschickt. Da hat man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man 10 Euro gespendet hat, einen selbstgebackenen Hanfmuffin bekommen oder so. Bei 15 Euro dann einen Button, also so gestuft. Aber ich kann halt so schlecht abschätzen, wie viel Resonanz sowas bringt. Müsste vielleicht manches einfach mal klein probieren an irgendwie, eben hier, wenn es jetzt nicht gleich ein Japan-Tag ist oder so, einfach mal bei, wir können ja mal extra einen Stand machen oder so und mal gucken, wie die Leute das interessiert oder was sie davon interessiert. Also wenn du es für so eine Konferenz machst oder irgendwas Größeres, was halt auch ein Ziel hat, könntest du auch versuchen, da halt entsprechende Meldungen bei den Multiplikatoren zu teasern. Und nach dem Motto, wenn die das denn aufnehmen wollen, als Pressemeldung oder so rausgehen an die Pressevertreter, Piratenpartei organisiert das und das, da oder Fraktion NRW organisiert das und das, da soll der und der kommen. Zusätzlich läuft ein Crowdfunding für die und die Punkte und dann auf irgendeiner Seite verlinken, vielleicht hast du Glück, die Leute ins Aus. Weil du musst es halt verbreitet kriegen. Und unsere Verbreitung ist momentan, nachdem wir abgestürzt sind, einfach eher mäh. Ja, das ist halt das, was ich befürchtet habe. Gibt es irgendeine Seite, die ihr für Crowdfunding kennt, die ihr bevorzugt, über die man das laufen lassen könnte? Ich weiß nicht, ob die für politische Parteien stehen. Ja, es gibt doch irgendwie Kickstarter oder so, aber genau, ich weiß das auch nicht, ob die sowas machen. Da müsst ihr einfach mal in ihr Gewiss gucken. Also ich weiß, über Kickstarter haben jetzt 2 Computerspiele mehrere Millionen eingesammelt. Also die ist schon bekannt und verbreitet. Da machst du ein schönes Video, da musst du schön aufbauen. Warte, ich such dir mal was raus. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass ich einfach dieses Konzept, was ich des Nachts Paki geschickt habe, nochmal raussuche, das vielleicht nochmal irgendwie, ach, da ist er ja, das nochmal irgendwie verfeiner. Und ja, also umsetzen darf ich es halt nicht, aber ich glaube, dass das eine ziemlich gute Idee ist. Aber du könntest ja beratend zur Seite stehen. Genau, und außerhalb der Arbeitszeit. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich denke schon, mit dem Thema können wir sicher was machen. Ja, ich halte die Links in den Link rein. Ach ja, apropos Link, ich hatte dir auch die Mailinglistenadresse der AGÜA in Mumble-Chat gepostet. Ja, Social Media ebenso. Super, danke. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir quasi einen Testballon-Infostand hinbekommen würden. Vielleicht sogar in Köln. Wir haben ja hier auch die Kölner Piraten, die bei dem Thema ganz vorne mit dabei sind. Ja, also jetzt natürlich Januar, Februar ist immer scheiße für Infostand. Vielleicht dann eher so Ende März, Anfang April. Könnte man das vielleicht schon mal festhalten? Karneval kann man keine Infostände machen in Köln, oder? Wann ist denn nochmal Karneval? Das kommt so drauf an. Wenn du den Infostand gut aufziehst. Aber ob du die Botschaft dann in diesem Alkoholsuff mit rüberkriegst, ist eine andere Frage. Aber so im Studentenviertel da so einen Infostand zu machen, wo die Gadgets verteilt werden, da wirst du bestimmt den einen oder anderen finden, der da Konsument ist. Man muss das ja nicht unbedingt Altweiber machen und nicht Rosenmontag, sondern an diesem Karnevalswochenende, wo viel los ist und alle Leute gut drauf. Aber wann Karneval ist, weiß ich auch nicht. Februar halt. Ist 12. Nur bei Februar mir? Ist Altweiber. Nicht okay. Altweiber, hier. Donnerstag, sag schnell. Ja, Altweiber. Weiberpastelore. Ja, Altweiberdingens halt, ne? Aber ist das nicht noch ein bisschen zu kalt dann? Für wen? Es sind genug Leute auf der Straße dann, also kann es nicht sein. Ja, aber die Leute, die stell den ganzen Tag stehen müssen. Stell einfach ein Pott Glühwein hin, die Leute bleiben stehen. Okay, dann schreibe ich das mal auf jetzt. Karnevalswochenende Testinfostand. Ja, ich glaube, Köln wäre eine super Idee, wenn ihr die Kölner Piraten da gewinnen könnt. Auch da finde ich halt toll, wenn das vorher alles klar ist und so, dass wir dann auch wissen, wo das ist, dass wir das einfach über den NRW-Blog kurz bewerben, weil der ja doch eine etwas bessere Reichweite haben wird und dann eben gucken, dass wir da dann auch die Leute hinkriegen. Vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, ist Mitte Februar aber auch einfach zu kurzfristig für die Planung. Ja, das kannst du besser beurteilen. Es war jetzt nur so eine Idee, weil so Karneval, ne, viele Leute auf der Straße, gut drauf. So, was anderes fällt mir jetzt bis zum 1. Mai, wo wir in Düsseldorf wieder mit Infoständen loslegen, nicht ein als Infostand-Event in NRW. Okay, dann spreche ich einfach mal die Kölner Piraten an und frage, wer von denen quasi aktiv mithelfen würde, das noch bis Mitte Februar auf die Beine zu stellen. Genau, und die brauchen auf jeden Fall dann auch Fotografen da und alles, dass man das richtig schön bewerben kann. Und Kamera. Genau. Und Joints. Genau, ein bisschen Rauch ist nicht schlecht. Muss ja nichts drin sein, kann ja nur so aussehen. Frag den Wirkungstreffer. Vielleicht können wir Teile des Videos auch nochmal verwursteln zu Grasperin. Das war zwar Fracking, aber kannst auch Grasperin drunter schreiben. Ja, wieso nicht? Oder du zeigst die Explosion und anstatt zu schreiben Fracking, schreibst du härtere Strafen? Nicht mit uns. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich mir jetzt notiert habe. Das ist auf der einen Seite Merchandise-Produkte für die Partei. Da spreche ich Michelle an für T-Shirts, Buttons und Sticker. Da muss ich wahrscheinlich auch mit Paki reden, wenn ich ein bisschen Geld brauche. Wie bitte? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich musst du erstmal den Schatzmeister ausbuddeln irgendwo. Ich dachte, die einzelnen KVs bestellen das dann für sich, nicht der Landesverband. Hätte ich auch so gedacht jetzt, aber. Also. Aber wir haben ja im LV. Es ist ja so, dass 20% von den Einnahmen, die an die KVs gehen, direkt in diese gemeinsame Wärmemilchkasse gehen. Vielleicht kann man die anzapfen. Also mir ist das ja egal, was oder wen ich anzapfe. Was ist das Vielversprechendste? Einfach alles versuchen, gucken, was du kriegst. Ja, wichtig ist erstmal, dass man weiß, was es kostet, wie lange es dauert, wenn man es bestellt und wie es sich vielleicht noch günstiger bestellen lässt, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Und dann kann man das den KVs nämlich auch mitteilen, wie sie da am besten drankommen und vielleicht motiviert die das ja dann. Vielleicht bestimmt unser Landesvorstand aber auch einfach mal, dass er offiziell dazu aufruft zu Raspelin und für solche Infostände und da vielleicht auch nochmal Push gibt in die Partei rein. Schreib doch einen Antrag. Ne. Der Packi ist ja da, der hört das jetzt an. Der Packi ist gerade rauchen. Er ist immer rauchen, wenn er hier ist. Okay, dann der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist das Crowdfunding, wo ich einfach nochmal so die Gedanken zusammentrage und an euch weiterleite. Und das dritte ist dann zeitnah ein Testballon-Infostand in Köln. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das mit dem Quiz? Das steht ganz oben. Bei Fraktion. Also die Idee klauen wir in Anführungsstrichen für die Fraktion, wenn das okay ist. Klar. Und Blogbeiträge pingpongmäßig mit der Landesverband- und Bundesverbandseite verbinden. Ja, das finde ich eigentlich am besten, wenn dann im Prinzip alle was drüber schreiben. Ja, und für uns wäre, denke ich, wichtig, dass wir haben es ja jetzt, einigermaßen Zeitplan haben wir ja jetzt, aber wenn sich der Zeitplan konkretisiert, dass wir das halt auch mitbekommen, dass wir halt zum Beispiel mit einer Serie über Cannabis oder über Drogenpolitik, egal wie wir es überschreiben, das Ganze unterstützend vorab begleiten, dass einfach schon mal für das Thema sensibilisiert wird und ihr kommt dann mit eurer Kampagne oder eurem Social Club Open Day. Ich merke schon, das ist ein guter Name, den kann man sich gut merken. alles klar. Dann würde ich sagen, komme ich vielleicht einfach irgendwie in 2-3 Wochen nochmal hier ins Mumble und hoffe, dass ich dann irgendwie schon Neuigkeiten habe. Also das wäre es von meiner Seite. Wenn irgendwas ansteht, wo Lukas auch noch vor die Kamera treten kann, möchte oder mal was machen möchte, kannst du mich auch gerne ansprechen fürs Krähennest. Oder Podcast halt die Andrea. Okay, alles klar. Da habe ich auch noch was, wenn ihr das macht, wenn ihr das aufnehmt, können wir die Filme dann auch immer mit auf den NRW-Blog setzen. Letztens hat der Paki was gemacht, das hat er dann aber nur bei YouTube veröffentlicht. Schöner ist das wahrscheinlich auch, wenn es direkt im Blog ist, ne? Ja, das soll normalerweise auch mit in den Blog rein, aber das war halt zu Weihnachten, wo keiner Zeit hatte. Ah ja, okay. Okay, also Helena, vielen Dank, dass du gekommen bist und dir so viel Zeit dafür genommen hast. Ich denke, da können wir wirklich was Schönes draus machen. Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Abend noch. Dir auch. Dir auch, danke. Ja, tschüss. Ja, dann können wir ja gleich weitermachen. Bericht aus der Fraktion. Der Ingo hat ein bisschen was geschickt. Müssen wir jetzt vielleicht nicht direkt alle einzeln durchgehen. Also Bodycams kann man vielleicht irgendwie mal was zu machen oder so. Aber ist halt die Frage, ob da jetzt direkt was bei rauskäme. Ich habe nur dunkel in Erinnerung, dass AG Datenschutz zum Thema Bodycams auch schon was hatte. Das ist jetzt NRW-Thema. In wo? Das ist heute im Landtag besprochen worden, so viel ich weiß. Heute hatten die im Landtag irgendwie eine Sitzung dazu zu den Bodycams und da ging es dann wieder darum, dass die CDU die halt haben will. Und im Radio wurde Piraten dagegen auch laut und groß erwähnt, dass sie halt rechtliche Bedenken haben und so weiter. Nur das Problem ist, es ist jetzt schon gelaufen. Das wäre dann besser gewesen, wir hätten sowas gestern gewusst und dann was gemacht. Das könnte man jetzt höchstens im Nachgang machen. Ja, nee, gestern hätten wir auch nichts machen können. War ja alles abgefackelt. Und abends waren wir auf der Demo. Ja, klar. Ich meinte nur so zeitlich. Dem, was jetzt Ingo uns geschickt hat, nicht entnehmen, ob morgen irgendwas gestreamt wird, was ich mir mal wieder so nebenbei angucken könnte. Ich guck dann mal, aber es sieht nicht so aus, als wenn morgen irgendwas da in den Ausschüssen gestreamt wird. Nee, ne? Nee, ich glaube, sonst hätte er es auch dabei geschrieben. Ich guck trotzdem mal. Weil eine Sache ist halt da, dass Piraten da einen Antrag haben sie ja, ne? Hier Open Access im Hochschulgesetz ist ja nicht so ganz uninteressant, nur ohne Stream können wir dann auch nur auf das zurückgreifen, was im Nachhinein von der Fraktion oder in den Medien veröffentlicht wird. Ja. Wenn dann kein Widerspruch ist, würde ich gerne weitergehen zum nächsten Punkt. Wir haben hier unter erledigt dann die Serie Leere Versprechung, Hartz IV und die Folgen. Marco, du hast heute den letzten offiziellen Teil online gesetzt. Jetzt fehlt dann im Prinzip ja nur noch der Dankeschön-Text, ne? Genau. Hat das jemand irgendwie über Sumi geschickt heute? Kurz AFK. Ich weiß nicht, ich hab den ganzen Tag davon nichts mitgekriegt. Also ich hatte ja über die Mailingliste geschickt, dass sowohl Teil 11 als auch Teil 12 noch nicht über Facebook oder Twitter-Account gegangen sind. Das hatte mir der Paki heute Morgen gesagt, dass ich euch das nochmal mailen soll. Bup. Da wäre jetzt der AFK-Bernd nochmal gefragt. Ja, ich hoffe, er ist schnell. Das Dankeschön müsste ja dann morgen raus, ne? Mhm. Ich hatte da schon mal reingeguckt. Ich hatte da auch schon mal, glaube ich, ein bisschen was ergänzt. Ich würde mir das morgen nochmal angucken und ein bisschen ergänzen und gleichzeitig lektorieren. Dann gucken wir mal morgen irgendwie. Morgen Abend reicht ja dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dir eben auch, glaube ich, noch was geschrieben. Der Beitrag, worüber wir letztens gesprochen hatten, da habe ich den Header schon reingesetzt, falls du dir den mal anschauen möchtest. Ich habe auch in dem Text ein bisschen gearbeitet. Vielleicht ist der dann so, dass wir den dann morgen irgendwie veröffentlichen können. Ich habe das auch nochmal unter 142 im Pad verlinkt. Also, ach so. Dass alle Interessierte da nochmal reingucken, müssen wir dann auch irgendwie, hatten wir gesagt, morgen, ne, irgendwie rausbringen. Ich weiß nicht, wie sieht's denn aus bei dir, du arbeitest morgen, ne? Ja, aber ich habe überlegt, dass ich morgen nicht mit Frank ins Rathaus gehe, sondern morgen Nachmittag dann hier zu Hause bin. Also ich könnte morgen Nachmittag dann hier was machen, weil ich dringend auch noch andere Texte bearbeiten muss. Ah, cool, okay. Dann, guck ich, dass ich das bis morgen Nachmittag so ein bisschen aufmöbel und dann gucken wir zusammen nachmittags oder frühen Abend oder irgendwann treffen wir uns im Pad. Jo. Nochmal zusammen. Also ich denke, dass für diesen Gastbeitrag hier Plakate, der ja morgen Abend gut wäre. Und dann aber auch wirklich total wichtig, dass das über Social Media geht. Deswegen fände ich das super, wenn der AFK-Pirat wieder käme und der Paki auch einmal Piep sagt, dass er überhaupt da ist. Weil Zomi haben wir beide jetzt keinen Zugriff, ne? Nee. Ich glaube, der Paki ist so undercover, der ist selbst noch nicht geistig dabei. Wir können ja weitermachen und das vielleicht später nochmal ansprechen oder so. Ja, okay. So, wir waren gerade beim Dankeschön-Text, dann haben wir noch Jugendhilfekosten. So viel, ich weiß, hatten wir gesagt, dass wir den jetzt irgendwann in der Woche nach der Hartz-IV-Serie machen wollten. Da müssen wir dringend noch ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, der Masch sieht das genauso. Verteilungsgerechtigkeit steht Masch plant. So viel ich weiß, war da auch noch nichts weiter passiert. Zum Vernetzungstreffen hat der Stefan Müller mir den kurzen Beitrag geschickt. Ich habe eben auch noch ein Foto bearbeitet, reingesetzt. Das heißt, das könnten wir eventuell noch machen, weil das ja jetzt am Wochenende war. Wenn hast du schon mal reingeschaut in den Text? Nee, ich hatte ja keine Zeit. Es heißt, es ginge nur noch ums Lektorat und ums Online-Stellen? Ja, genau. Mhm. Na gut, wenn die Sitzung nicht allzu lange dauert, würde ich das ja noch hinkriegen gleich. Ich bin ja meistens schnell. Ja, dann machen wir zack, zack weiter. Ja, dann sind wir aber wieder kannst bei dem... Kannst du es auch einfach lektorieren, ich stelle es morgen früh online, da musst du mir nur Bescheid geben. Ja, ich kann es auch morgen früh online stellen. Ich dachte nur gerade, heute wäre noch besser, weil wir morgen noch zwei Sachen online stellen wollen. Ja, genau. Aber bei der Uhrzeit, wenn ihr erst in einer Stunde fertig seid? Also der Text ist ziemlich kurz und eigentlich ist er auch schon relativ rund. Foto ist dabei. Da muss man nicht so viel dran machen. Das war von dem Treffen am Samstag und er hat sich auch recht kurz gefasst. Dann wäre es nicht schlecht, wenn das noch das Datum vom 13. tragen würde. Wenn wir morgen noch zwei Sachen rausschicken. Würde ich auch so sagen. Dann kämen wir jetzt... Warte, bitte? Der Bernd ist ja jetzt wieder da. Bernd? Hm. Wir waren gerade in Zeile 121, 22, 23. Die letzten beiden Hartz IV Gastbeiträge sind ja rausgegangen. Der eine am Sonntag, gestern nix wegen Brand und so und heute der letzte. Und der Paki hatte wohl noch keine Möglichkeit gehabt, das über Social Media zu verbreiten. Kannst du das machen? Ja, klar, mach ich das. So twittern, Fratzel buchen und was das da so gibt. Das wäre super. Dann würden wir nämlich morgen den unseren letzten Beitrag rausschicken, halt nochmal so ein kleines zusammengefasstes Dankeschön für die ganzen Leute, die sich so viel Mühe gemacht haben und uns Beiträge geschickt haben. Ja, und dann wären wir auch direkt beim nächsten Beitrag. Auch da wäre das dann schön, Bernd, wenn du da morgen, wenn der veröffentlicht wird, das nochmal über Social Media raushauen kannst. Das hat die Vaku eben, als du nicht da warst, nochmal als sehr dringlich gekennzeichnet. Das stimmt. Das ist ein Beitrag, der muss auf jeden Fall gut verbreitet werden. Ich weiß nicht, hattest du schon Zeit, da mal reinzuschauen, Bernd? Nee. Ich hatte das, weil wir das... Jugendhilfekosten? Nein. 142 FDP-Plakate. Ah, genau. Der von Grumpy, ja, okay. Ja, also wenn der muss dann morgen raus und dann muss der auch ganz schnell verbreitet werden, weil wir sind uns nicht ganz sicher, ob ab 0 Uhr plakatiert werden darf in Hamburg oder erst am Donnerstag ab 18 Uhr, so wie das in Düsseldorf immer zum Wahlkampf war. Aber es ist jetzt genau die Zeit, wo die Dinger an die Laternenpfahlen gepackt werden und dann müsste das raus und es müsste über Social Media richtig propagiert werden. Also als ganz blöde Frage, wenn das für Hamburg ist, der hat natürlich Allgemeingültigkeit, der Text, aber wenn das auf Hamburg gezielt ist, warum bringt NRW den dann raus und nicht der Bund? Oder Hamburg selber? Hamburg ist nur der Termin. Das Thema an sich ist ja eher ein NRW-Thema, weil es bezieht sich ja auf die NRW-Plakate von 2012. Also okay. Der Bund kann das sicher irgendwie anteasern oder so. Das, genau. Ja. Und der Time Codex hat doch auch einen super Kontakt zu den Hamburgern. Dann kannst du denen doch vielleicht auch Bescheid sagen, dass wir das haben und dass die das weiter verbreiten können oder so. Ja, soll ich denen sagen, wenn wir es raus haben, sollen die es einfach copy-pasten oder? Ist mir wurscht, was sie damit machen. Nee, noch nicht. Das soll ja im Prinzip morgen. Die Vaku wollte auch noch mal drüber lesen. Sie hatte schon mal reingelesen, ich auch. Und also ist minimal was geändert eigentlich. Der Text so war ja im Prinzip durchaus ganz gut. Also zum Beispiel, was nehme du jetzt darum, wenn ihr den schon jetzt eingepflegt hättet, ohne ihn zu veröffentlichen, könnte ich den Kurzlink schon nehmen und für morgen Abend schon auf die Social Media programmieren für heute Abend. Da bräuchte ich das morgen zwischendurch mal, weil ich will morgen Fortbildung. Nee, also Jürgen und Grumpy und ich, wir haben ja gestern zusammen stundenlang auf der Straße gestanden und da auch noch kurz drüber gesprochen. Wir wollen den textlich noch ein bisschen bearbeiten. Wann soll der denn morgen raus? Am besten morgen Abend, oder? Ja. Was heißt morgen Abend? Ab 7 Uhr? Nee, ab 6 Uhr bin ich nicht mehr verfügbar, weil da gehe ich auf ein Konzert und schüttel meinen Kopf. Bis wann könntest du denn? Also in den Block setzen? In den Block setzen kann ich ihn morgen Nachmittag auch. Nur ich das kann ich auch. Ja, nur Social Media kann ich nicht. Bis wann brauchst du es, um es über Social Media zu schicken? Ich kann auch die Seite schon vorbereiten. Also die Blogseite, sodass sie hinterher nur noch auf Veröffentlichen gehen musst. Dann habe ich den Link zu dieser Seite und ich kann es jetzt einprogrammieren für morgen Abend 8 Uhr. Da müsst ihr es nur vor 8 Uhr online stellen. Ja, das kriegen wir ja hin. Ja. Habt ihr euch denn auch mal, ich habe also eine neue Überschrift gemacht und wir haben den Header dazu gemacht. Habt ihr euch den auch schon mal angeschaut? Nee, ist der im Padlink oder? Ich habe den in das Pad reingesetzt. Ich habe ihn auf den Block geladen und von da aus rückwärts wieder in das Pad. Schön. Ja, ich dachte, meine Frau hat den gemacht und ich dachte, der crasht ja doch recht schön auch mit den Farben. Das ist Magenta, wa? Ja. Sehr schön. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der auch über Twitter und so nicht übel aussieht, ne? Ja. Also, nachdem ich morgen ein Protokoll und Audio gemacht habe, wäre das das Erste, wo ich mich dran setze, dass ich nochmal über den Text gehe, sag euch über E-Mail, also über Mailingliste Bescheid, wenn ich damit fertig bin. Und das Zweite wäre dann, was ich machen würde, unser Dankeschön. Da ist aber, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu tun. Das müssen wir jetzt auch nicht so wahnsinnig verbreiten. Das muss ja nur auch noch morgen auf dem Blog. Ja, genau. Mhm. Ach ja, und das Dritte war auch noch was. Zurück ins Bett. Das Vernetzungstreffen. Ja, genau, das wollten wir heute noch machen. Genau. Also, ich hatte den Text schon durchgeguckt. Da ist sicher, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel dran zu machen. Foto hat er mitgeliefert von der Geschäftsstelle, also das kann man eigentlich dann auch so nehmen. Ich habe das auch direkt in den Blog reingesetzt, das Foto, also das ist schon vorhanden. Ja, also wenn es keine Einwände gibt, packe ich das gleich noch irgendwie auf den Blog, dass es das Datum von heute hat, auf jeden Fall. Jo. Wenn es dann dazu nichts mehr gibt, würde ich im Programm weitermachen. Presse-RT haben wir nichts. Social Media ist auch nichts eingetragen, also nichts Neues. Das sind die Sachen, die der Paki vom letzten Mal schon hatte. Er ist ja nicht wirklich da, glaube ich. Krähennest, Website NRW ist eigentlich auch nichts Neues passiert. Beim Kompass ist es so, wir haben die Hamburg-Texte abgegeben mit, achso, da kommt noch was, die üblichen Verdächtigen. So. Ja, die üblichen Mumble-Aufzeichnungen, ne? Also das ist ja auch nicht nichts. Deswegen schreibe ich es einfach ins Bett rein, was Krähennest angeht. Jo. Beim Kompasshof, wir haben die Bremer Kandidatentexte jetzt. Ich habe mir für Freitag freigenommen. Ich werde am Freitag daran arbeiten. Vorher habe ich keine Zeit. Und schreibe die alle um in die Ich-Form und so weiter. Wir werden wahrscheinlich für Bremen ein erstes Testheft Ende des Monats, Anfang nächsten Monats fertig haben und das mal laufen lassen da. Die wollten eine kleine Stückzahl vorab machen. Und beide Hefte werden unterschiedlich werden und das eine wird irgendwie 100.000, das andere 200.000 als Auflage haben. Also ich denke, das ist schon recht satt dann. Was haben wir weiter? Warte mal gerade. Weil der Bernd jetzt heute da ist, Newsletter, ne? Wir haben es ja komplett aufgegeben und ich weiß nicht, heute ist vielleicht auch nicht so der richtige Zeitpunkt, um das zu besprechen, weil es schon so spät ist. Aber wir haben das jetzt auch ein bisschen vertagt, weil das so dein Baby war, Bernd, und irgendwie müssen wir da uns vielleicht nochmal Gedanken drüber machen. Ich weiß nicht, ob du die Protokolle so verfolgt hast. Wir haben vielleicht überlegt, die nicht allzu häufig zu machen. Nicht jeden Monat, sondern quartalsmäßig und vielleicht noch ein bisschen anders, aber da haben wir einfach gewartet, bis du wieder online bist. Ja, das Problem ist ja ganz einfach. Ich war nicht da, aber keiner hat's gemacht. Und wenn nur einer dafür verantwortlich ist, geht's in die Hose. Joa. Ich wollte es nur nochmal jetzt hier gesagt haben, vielleicht können wir in der nächsten Sitzung da nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ja, fände ich gut. Also es wäre schon gut, wenn wir einen hätten. Vielleicht kann der ja auch irgendwie kürzer sein oder so, weil das doch sehr viel Arbeit ist. Und müssen wir mal schauen. Also es wäre schade, wenn es ihn nicht geben würde, ne? Jo. So, was haben wir sonst? Sonstiges, Termine gesammelt von der Bundespresse, haben wir da mal reingesetzt. Sammlung von Anlässen, da können wir dann mal durchschauen. Reaktivierung des AK Arbeit und Soziales, da wollte Paki, glaube ich, irgendwie noch was zu erzählen oder was zu machen. Lieb und der Maulkorb war am 22., das steht, glaube ich, noch so, ne? Da hat sich noch nichts geändert, ne? Ja, doch, dass der 22. jetzt fix ist, dass ich trage das jetzt gleich mal ins Protokoll ein, hatte uns ja der Orange Bay war es, ne? ja, genau. mitgeteilt. Also 22. wird das im Innenausschuss behandelt. Heißt für uns, dass wir das also davor rausschicken müssten. Also Anfang, Mitte nächster Woche. Ja. Ich trage das jetzt mal hier so ein, dass das jetzt fix ist. Ja. Jetzt bin ich auch da. Yeah. Hi. Sorry, Mia ist krank. Ach je. Na, die kriegt keine Luft. Ich habe eigentlich noch die Statistiken für die leere Versprechungsseite fertig gemacht. Also bin gerade dabei. Kann ich mit ins Pad hauen, Momentchen kurz. Oh, schön. Vaku, bei dem Liebtext sagst du einfach dann ganz kurz vorher nochmal Bescheid, dass wir da nochmal beide reingehen? Mhm. Ja, ich guck mal eben, der 22. ist ein Donnerstag. Ja, ich sag, also, wir haben ja nochmal Sitzung dazwischen, also insofern safe, aber ich, wahrscheinlich würde ich dann nächste Woche Montag nochmal Bescheid sagen. Ja, kann man da auch irgendwie einen Header basteln oder so? Gibt's da irgendwas Intelligentes, was man dazu machen könnte? Ja, vielleicht, ja. Ja, ich denke mal drüber nach und sag dir dann Bescheid. Oh ja, das ist gut, weil dann, ich finde, mit Header ist das immer schöner. Ja, finde ich auch. Und ihr bastelt so toll. Dankeschön. Soll ich dann eben noch weitermachen oder warten wir noch auf die Statistik? Lass dich nicht stören, bin da noch einen Moment. Okay, also wir hatten als nächstes hier stehen Vernetzungstreffen in Dortmund. Das hatten wir eben ja schon abgehandelt, dass das jetzt dann gleich online gehen soll. Zur EuviCon hatte ich den Joachim angesprochen. Er hat gesagt, er wird nicht dahin fahren, da hat er keine Zeit. Ich habe ihn aber gefragt, ob er irgendeinen seiner Kollegen dann vielleicht anspitzen kann, dass der uns was liefert, falls der dahin fährt. Und das muss man dann mal schauen, ob das passiert. Ich kann ihn auf jeden Fall vorher noch mal kurz antippen. Hogesa, 18.01. Bernd, da hattest du eben eine Info zu, ne? Was? Sorry, ich war gerade schon beim Vorbereiten. Bei der Hogesa war das nicht so, dass du gesagt hast, dass die verboten ist, dass die nicht laufen dürfen am 18.? Habe ich aber, glaube ich, gerade was anderes gelesen, oder? Das ändert sich ja jeden Tag. Achso, also lassen wir sie erstmal einfach drin. Ja, von gestern ist Hogesa gegen seine Fischmaschinen-Demo-Anmeldung zurück. Das von gestern. Sollen wir sie noch drin lassen? 18. Warte, Link kommt. Ne, also was... Was ich eigentlich nicht schlecht fände, ob das jetzt Hogesa oder Pegida NRW ist, das wird uns ja noch ein Weilchen begleiten und wir könnten vielleicht, also es gibt auch diese Wiki-Seite, wo man sehen kann, was an welchen Tagen wo stattfindet, dass man vielleicht irgendwie, dass wir vielleicht am Wochenende irgendwie nochmal auffordern für eine Dügida am Montag, eine Ködiger am Mittwoch und eine Bugida, ich weiß es nicht. Also alles, was in NRW stattfindet, einfach ohne großen Text auflisten. Leute, hier, da stehen wir gegen und da sind Gegendemos angemeldet und das einfach nochmal veröffentlichen. Sollen wir beide das dann Freitag, Samstag machen, dass wir das dann rausschieben? Ja, eher so Samstag als Freitag. Mhm. Nee, okay, klar. Mhm. Wenn dazu nichts ist, haben wir hier als nächstes den 28.01. Europäischer Datenschutztag. Würde ich sagen, fällt mir so direkt noch nichts zu ein, was man da machen kann. Da müsste man dann vielleicht schauen, ob wir vielleicht mal einen Datenschutzbeauftragten fragen oder so hier in NRW. Das könnte man machen, oder? Also ich bin eigentlich relativ sicher, dass der Bund und der BUFO da was zu machen. Das ist Kernthema. Es ging auch schon rum bei der Bundes-AG Datenschutz. Ich bin da recht zuverlässig, dass wir da eine Pressemitteilung mit einem Zitat vom SECO haben werden. Oh ja gut, dann brauchen wir ja selber noch nichts machen. Als nächstes Thema haben wir 24. und 25. Pirate Security Conference. Ich habe gerade eben auch noch die Kompass-Redaktionssitzung gehabt vorher. Und mein Kollege Stefan sagte, er wollte da höchstwahrscheinlich hinfahren. Und ich habe ihn gebeten, wenn er das macht, könnte er uns ja einen kurzen Beitrag schreiben. Also wenn sonst keiner von uns da ist, denke ich, würden wir sicher was kriegen können, was wir veröffentlichen können. Aber wir sollten es vielleicht vorher auch nochmal anteasern, ne? So, die Veröffentlichung für FTP ist jetzt für 8 Uhr morgen Abend eingestellt. Dafür muss Vaku aber wirklich die Seite benutzen, die ich jetzt schon angelegt habe auf dem Blog. Ah, okay, es gibt einen Entwurf auf dem Blog. Ja, ich habe da nichts reingeschrieben. Es gibt einfach nur diese Seite mit der Überschrift. Gut, und das andere, was jetzt heute noch online gehen soll? Macht der Paki gleich, weil ich mache jetzt leere Versprechen. Okay. Was mache ich? Ich bin wieder da, du kriegst wieder Arbeit, Edge Badge. Ich kann für nichts garantieren, es kann jederzeit sein, dass Mia wieder wach wird, dann muss ich wieder weg. Ja, ja, oder die IT fackelt wieder ab. Billige Ausreden. Oder beides. Ich muss jetzt die andere Seite und Hartz-IV-Karriere noch auf die Somme bringen, ja? Ja, das ist ganz toll, wenn du das machst. Alles andere machen wir. Ja gut, dann mache ich die andere Seite jetzt online. Und Hartz IV mache ich dann für morgen Mittag programmiert. Ja, was heute noch rausgeht, also auf dem Blog rausgeht, ist dieser Beitrag zu dem Treffen von, keine Ahnung, von dem Treffen vom Wochenende. Das Vernetzungstreffen, ja, genau. Vernetzungstreffen. Das packe ich jetzt gleich noch auf den Blog. Und Plakate-Ding packen wir morgen am frühen Abend auf den Blog. Das hast du schon vorbereitet, ne? Im Entwurf. So. Statistiken sind online. Was ist jetzt wieder online? Statistiken. Hat ein bisschen gedauert, weil ich habe vom 29.12. bis heute gemacht. Da hast du aber einen schönen Walfisch gezeichnet. Ja, das sind die Uhrzeiten, wann das meiste los ist. Hast du das ins Pad geschrieben oder wohin? Jupp, in Zeile 169. Musst du anklicken, dann wird es richtig groß angezeigt. Naja. Ja, ein bisschen größer. Also für mich alte Frau ist halt zu klein. Ja, also, gibt es da irgendwas Herausragendes? Also die Hartz-IV-Reihe hat eigentlich ganz gut abgeschnitten, bis auf so kleinere Ausreißer. Es kam natürlich das Je suis Charlie dazwischen, das hatte ein bisschen höheren Peak. Und die Folge 2 hatte 1500. Die Folge. Ja, das war's. Die anderen waren alle unter 1000. Ne, hier ist noch eine, eins, die hatte 1300. Genau, also die ersten drei waren lang um die 1000, 1500. Und dann ist es ein bisschen runtergegangen. Also bei 4 waren es 800, dann 5, 600, 6 wieder 900, 7. 550, 8 hatte 600, 9 400 und 10 600. Ja, okay, also gut, kann man eigentlich erwarten, dass das so zum Ende hin das vielleicht uninteressanter wird, aber müssten wir am Ende eigentlich mal alles zusammenzählen, dann war es sicher doch eigentlich recht ordentlich, ne? Ja, war okay, ich gucke jetzt auch nochmal in die WordPress-Statistiken. Ja, und Packe, ich wollte dich noch was fragen. Du hattest ja diesen Button angelegt, ne, für die Hartz-IV-Serie. Mhm. Da habe ich jetzt heute Morgen gesehen, dass man die nicht vollständig sieht, nur immer die letzten 7 Beiträge. Kann man das irgendwie so machen, dass man die alle vollständig sieht? Muss ich mal gerade gucken. Kann man denn da weiterblättern? Das habe ich auch nicht gefunden. Ich sehe da 6 und oben den 7., also den aktuellsten und irgendwas mit Weiterlesen oder vorherige Beiträge. Genau. Vorherige Beiträge, da werden die alle angezeigt. Das ist standardmäßig so angelegt, dass da einer oben angeteasert wird und die anderen unten zu 6 auftauchen. Muss ich mal gucken, ob man das vergrößern kann. Nur 6 und du hast keine Möglichkeit, nochmal dahinter zu gehen, also davor zu gehen sozusagen. Also doch, wenn du auf ältere Sachen gehst, dann werden dir die anderen angezeigt. Okay, dann habe ich das wohl nur mobil nicht gesehen. Ganz unten, unter diesem Steuerrad, steht links ältere Beiträge und dann werden dir die anderen noch angezeigt. Mhm. Trotzdem wäre es ja schön, wenn man die noch alle so auf einer Seite hätte, aber ich weiß nicht, ob das geht in WordPress. Warte mal, aber was ich jetzt gerade sehe, das Problem ist, dass man dann nur zwei sieht, weil die anderen wieder im Teaser versteckt sind. Muss ich mal checken, wo man das einstellen kann. So, erste ist raus, zweite wird geplant. Blogzeitseiten zeigen maximal 10 Beiträge. Newsfeed zeigen die letzten 10 Einträge. Warum zeigt er dann nur 6? Kann das sein, dass die dann vielleicht zu lang sind, dass der auch irgendwie so eine Maximallänge hat? Nee, das kann man irgendwo einstellen. Was wir eben in der Redaktionssitzung beim Kompass noch festgestellt haben, ist, es wäre eigentlich schlauer gewesen, dass leere Versprechungen zumindest von der Optik her nicht unbedingt immer an Anfang zu stellen, sondern vielleicht die Überschrift wie meine Hartz-IV-Karriere oder so zuerst, weil das dann auf jeden Fall auch interessanter auf der Seite aussieht, als wenn man da immer den gleichen Anfang hat. Also das, da kann man dann mal drüber nachdenken, ob man das dann nicht einfach umdreht. Ja, das stimmt. Das hätte, glaube ich, gelernt. Auch, ja, das hätte bei Facebook zum Beispiel auch mehr Klicks generiert. Ja, ich denke, das könnte man dann einfach machen. Oder was man auch machen kann, ist, wir haben jetzt einen und den gleichen Header für alles. Man hätte die, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, minimal variieren können. Nummerieren oder sowas, ne? Ja, genau. Oder jeder kriegt eine etwas andere Farbe oder was auch immer. Also irgendwas, wo man das dann erkennen kann. Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann beachten bei einer Serie, dass die nicht alle hundertprozentig gleich sind. Ja, aber es ist halt, ich finde es trotzdem total toll, dass man dann einfach sowas auch lernt. Ja, genau. Also ich habe ja relativ viel von diesen Dingern hochgestellt, dann habe ich mir auch immer wieder gedacht, ach, immer wieder jetzt die gleiche Überschrift, aber das will man dann ja irgendwann auch nicht mehr unterbrechen. Ne? Also dann muss man sich für eine nächste Serie im Vorfeld überlegen, dass man das irgendwie Teil 1 an vorne anstellt oder die Überschrift vorne anstellt. Das ist schon richtig. Und das Bild ein bisschen variiert. Brauche im Prinzip nur einen Stempel, hier in dem Fall so einen Stempel, hätte ein Stempel 1, 2, 3, 4, 5 gelangt. Ne? Genau. Mhm. So, macht ihr mal einen Reload von der Hartz-IV-Kategorie? Jawohl. Also ich kriege 7 angezeigt. Immer noch, ne? Ich auch, aber zumindest sehe ich jetzt mal hier ältere Beiträge. Das hatte ich nämlich, weiß ich, es kann sein, also mobil hatte ich es nicht. Also hier... Hat sich jetzt nichts geändert, obwohl ich das eigentlich gerade umgestellt habe. Wobei, vielleicht dauert das auch ein bisschen. Ist ja auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, wenn ich was auf dem NRW-Blog hochstelle und auch gleichzeitig mit der Kategorie Hartz IV versehe, dauert es manchmal Minuten, bis es tatsächlich sowohl Top-Thema ist, als auch in dieser Serie drin ist. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Doch, aber das habe ich im Kompass-Blog auch. Ich habe mir dann da weiter keine Gedanken zugemacht, habe mir gedacht, dass der wahrscheinlich nicht alle Informationen gleichzeitig zieht. Ist zwar nicht logisch, aber... Ach, ich Idiot. Ich habe auf der Startseite das geändert, dass da mehr Beiträge angezeigt werden. Moment. Du bist kein Idiot. Du bist unser persönlicher Held. Nee, ja. Ja. Gibt's noch eine Einstellung für die Seiten da drunter? Und zwar richtig geile, viele Einstellungen. Das muss man erstmal finden, ey. Wir können den Packi auch einfach ein bisschen basteln lassen. Nee, genau. Ist fertig. Jetzt müssten eigentlich alle angezeigt werden. Nö, bei mir noch nicht, aber vielleicht dauert das jetzt wieder 5 Minuten. Mach mal einen Reload, bitte. Also bis Teil 3 geht er bei mir jetzt rund. Ah, gut, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich sehe immer nur noch die 7. Hab jetzt schon zweimal reloadet. Jo. Hä, bei mir geht er auch noch bis 3. Wieso das denn? Das ist aber komisch. Ich würde dann vielleicht kurz Vakus Anregung wieder aufnehmen und kurz zum nächsten Thema weitergehen. Treffen AG Datenschutz und Netzpolitik, 8.2. Geht da irgendwer von uns hin? Oder, ja, Ike. Das ist, aber der Termin ist noch nicht ganz sicher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es gibt am 9., also am Montag, gibt es irgendwie so ein Treffen von AG Datenschutz und AG Netzpolitik im Landtag. Und ich habe das jetzt nur mitbekommen von der Mailingliste AG Datenschutz, dass gesagt wurde, ja hey, wenn wir dann sowieso in Düsseldorf sind, würde sich doch mal ein AG-Treffen im Real Life anbieten in der LDS. Und ich habe dann auch gesagt, ja prima, ich kann das, ich bin ja auch vor Ort, ich kann das auch organisieren, dass wir dann da Einlass haben und so weiter. Ist aber, glaube ich, noch nicht so ganz finalisiert ausgedacht. Ich sag euch aber Bescheid. Ich denke, also bis zur nächsten Sitzung sollten wir das wissen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein Thema für die AGÖA ist. Also das ist mal nur so ein Hinweis, dass die sich da treffen. Einmal im Real Life, weil sie eh da sind in Düsseldorf. Aber ist jetzt keine Nachricht wert, oder? Ist dann eher was für den Düsseldorfer Block, ne? Ja, wenn überhaupt. Ja, any news is good news. Hey, es gibt Piraten. Genau. Dann haben wir hier Ende Februar, Anfang März Kommunalpiraten mit Landtagsfraktionen. Zweiter Termin. Ich denke, da wird der Tuso uns sicher noch informieren. Beim letzten Mal, der Termin war ganz interessant. Wir haben aber irgendwie weder vorab den Termin gehabt, dass wir ihn hätten anteasern können, noch haben wir dann da auch einen Beitrag gemacht. Das kann man vielleicht beim nächsten Mal dann anders machen. Also vielleicht, der Paki wird ja sicher mit dem Toso da auch nochmal sprechen. Vielleicht kann der das dann einfach ein bisschen früher machen. Und dann können wir auch ein paar Fotos machen und so. Worum geht's? Was kann ich machen? Wir waren jetzt bei dem zweiten Treffen Kommunalpiraten mit Landtagsfraktion. Ich denke ja, dass der Toso das wahrscheinlich auch wieder im Landtag machen will. Und dass wir dann vielleicht vom Toso vorab eine Info bekommen, dass wir das kurz anteasern und vielleicht können wir dann hinterher auch einen Blogbeitrag machen, dass wir darüber berichten, dass die sich da getroffen haben und dass die toll miteinander arbeiten und so sowas in der Art. So für die eigene Community, dass die merken, die arbeiten auch miteinander. Mhm. Also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Teaser-Bilder rausgenommen und habe gesagt, da soll die Autoren, also die ersten Fotos im Artikel anzeigen. Das finde ich schon sehr viel besser. Aber ja, das ist schön. Bis Teil 3 angezeigt, das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, sieht gut aus. So, dann sind wir bei Sonstiges. Da steht Verfassung Informationsabend mit Toso. Der wird ja bei uns auch stattfinden in Düsseldorf. Vier Termine sind bisher fix. Ja, dann, wenn wir die dann alle haben, können wir die ja auch da irgendwie auf dem Blog mal verbreiten. Dann haben wir noch was, was ich noch im Kopf habe. Ich hatte letztens überlegt, ich habe dann den Paki gestern auch ganz kurz darauf angesprochen. Ich fände es eigentlich toll, wenn wir irgendein technisches Tool oder so auf dem NRW-Blog hätten, wo wir an der Seite die Dinge, die die Pressepiraten in den Kommunen machen, wenn die da eine PM veröffentlichen, dass wir die damit angezeigt bekommen. Das heißt, da hat ja dann im Prinzip der Presseverantwortliche mit seinem Vorstand was geschrieben und die haben das dann auch sicher mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und veröffentlichen das dann und dann könnten wir das auf dem NRW-Blog irgendwo an der Seite, wenn das technisch geht, mit anzeigen, damit die dadurch auch wieder mehr Relevanz kriegen für ihren eigenen kommunalen Blog und natürlich wir auch immer irgendwas haben, was die einzelnen Parteileute da auch gemacht haben. Das heißt, dass sich das so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Zum anderen hätte ich es auch gerne, das würde ich dann gerne mit euch denen auch nochmal schreiben, dass sie natürlich immer gerne Dinge aus dem NRW-Blog übernehmen sollen in ihre eigenen KV-Blogs, damit die auch immer was da stehen haben. Also wenn es irgendwie passt, dann sollten die so ein Thema auch veröffentlichen. Dazu haben wir besagte Mailingliste. Da kommen auch die ganzen PMs oder die meisten PMs an von den KVs. Ja. Und wir können die darüber eigentlich auch erreichen. Wie findest du die Idee mit dem Tool auf der Seite, das im Prinzip dann... Bin ich voll für. Wenn ja, sowas gibt, immer. Ich habe nur sowas noch nicht gesehen. Paki hat gesagt, es gäbe sowas, so ein Widget. Ich habe ich muss meinen Kollegen Stefan vom Kompass auch nochmal fragen, der hat auch gesagt, es gibt so ein Ding für WordPress. Vielleicht kennt sich ja irgendeiner damit aus, dass man das relativ einfach da rein implementieren kann. Moment, ich muss mich hier gerade kurz konzentrieren. Ich nehme nämlich die Aufrufe von der Webseite, kopiere ich mal eben rüber, wenn mir da vielleicht jemand mal kurz helfen kann. Und zwar in Zeile 179 habe ich den ersten schon eingetragen. Da müsste jetzt jemand einfach die Zahlen eintragen, die ich euch durchgebe. Dann erzähl ja, mal. 2.1.321, 3.1.354, 4.1.415, 5.1.370, 6.1.419, 7.1.391, 8.1.298, 9.1.289, 10.1.343, 11.1.377 und 12.1.156. Ja, jo. Lustig, dass der 11.1. relativ viel hatte, ohne dass wir den selber über Sumi beworben haben. Ja, ich habe auch zwischendurch immer mal reingeguckt und die Zahlen waren, egal ob wir das über Social Media dann ändern, ab dem 7. ungefähr immer relativ gleichbleibend. Also das hat man schon gespürt, dass die Leute so ein bisschen auch drauf gewartet haben, was da jetzt als nächstes kommt. Das sind aber immer die gleichen nicht. Wobei die Zahlen ja nicht dann sind. Nee, der letzte hat ja geht. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ich sag mal so, ich nehme mal ein paar Auszüge. 19.10. 95 Aufrufe, 7.11. 129, dann hatten wir einen Peak am 26.11. 450, dann ging das wieder runter auf 100 bis 200 täglich. Der größte Peak war natürlich der 19.12., das war hier Piraten verblüffen, 3.200. Und am nächsten Tag nochmal knapp 2000. Ja, wenn wir Glück haben, ist ja morgen der FDP-Beitrag auch nicht schlecht. Ja, der wird mit Sicherheit die 400-500 Marke sprengen. Aber man kann... Ja, man kann... Das ist nicht besser geworden. Was ich mit ernüchternd meine, ist, dass wir 1 Million Stimmen brauchen 2017. Ja, das sehe ich auch noch nicht. Also ich bin immer der Pragmatiker mit den kleinen Schritten. Ich finde, dass wir das so gemacht haben, zeigt aber so eine Themenwoche, bringt auf jeden Fall was und die Leute bleiben auch irgendwie dabei. Also der 12., den kann man jetzt nicht wirklich nehmen, wenn die IT abgebrannt ist. Ich denke, dass wenn wir auch diese Graspirin-Sache fahren oder so, glaube ich schon, dass das sich im Blog auswirkt. Und ich glaube, die warten auch oft darauf, dass auf unserem Blog irgendwas Interessantes kommt. Und wenn wir dann sowas haben, auch Dinge, die wirklich ein bisschen politisch sind, ein bisschen informativ, dann kommen die Leute auch wieder. Also so reine Ankündigungen, glaube ich, laufen halt immer ein bisschen. Aber ein Text, der dann auch ein bisschen emotionale Kraft hat, wie zum Beispiel der von Atari Frosch oder Texte, die so ein bisschen politischer sind, glaube ich schon, dass man da was mitmachen kann. Wenn wir das ein bisschen kontinuierlich hinkriegen, glaube ich, ist das nicht schlecht für die Statistik. Ja, auf gar keinen Fall. Ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, die Zahlen jetzt gerade mal zu lesen, ist ein bisschen nervig, weil ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft hätte. Ja, da hast du völlig recht. Was ich interessant finde, ist, wo Paki gesagt hat, wenn er die Facebook-Statistik reinhaut, dass die halt für die gleichen Beiträge doch so viel höher ist oft, ne? Dass die Leute also den eigentlichen Blogbeitrag so gar nicht angucken, sondern im Prinzip das, was vorher über Facebook gelaufen ist. Ja, du darfst nicht vergessen. Kann auch mal bei Twitter gucken. Die Webseite zählt, wenn die aufgerufen wurde. Wenn ich einen Beitrag teile, wird er bei mir in der Timeline eingezeigt und dann geht er sofort hoch. Dann wird er so getan, als ob das jeder gesehen hätte. Also diese Facebook gesehen ist nicht vergleichbar mit habe ich gelesen und wahrgenommen. Weil die keinen anklicken oder sonst irgendwas zählen, sondern einfach nur durch wie viel Timelines gerauscht ist. Ja, klar. Da sind eher die Likes aussagekräftiger. Ja, und bei Twitter kommt es darauf an, dass du das richtig retweetest. Also nicht einfach nur retweetest, sondern wie heißt das bei Twitter? Favorite, ne? Also den Stern mit dazu, oder? Nee, dem Retweet noch etwas vorschicken. Hey, wow, finde ich gut. Und dann den Retweeten. Die Antwort meinst du, eine Antwort dazu? Ah ja, Also zitieren heißt das, ne? Zitieren, genau. So. Zitieren heißt das. Das zählt dann zum Beispiel bei Riva. Ja, das wusste ich nicht. Das finde ich gut, dass ich das weiß. Dann muss man das irgendwie gucken, dass das auch gemacht wird, ja. Und bei Riva, also wenn man dann nochmal so ein Top-Thema haben möchte, ist natürlich unglaublich entscheidend, dass das auf anderen Blogs verlinkt wird. Das ist das absolut Entscheidendste. Da musst du 2000 Mal, glaube ich, also wenn ich das jetzt verfolgt habe, bei Facebook liken, einmal auf Huffinghoff-Post verlinkt, gleicht das aus, ne? Ja. Wo finde ich nochmal die Statistiken von Twitter und Twitter-Accounts? Da gab es doch irgendwie... Also du hast hier mal reingepostet Twitter Analytics, wenn du das meinst, Zeile 171. Also 172. Genau, die. Vielleicht sollte man auch einfach, wenn wir das nächste Mal so eine Serie machen, so eine an bestimmte Pressevertreter, die dieses Thema interessieren, so eine Ankündigung. Hey Leute, hier die nächsten Tage kommen, machen wir eine Serie, könnt ihr mal raufgucken, wenn es euch gefällt, ne, bla. Ja, ja, genau. Zum Beispiel den Hartz-IV-Blog, ich weiß nicht, ob da eine Partei hinterstellt, das müssen wir halt rausfinden, oder ob die wirklich Überpartei sind. Wir machen hier eine Serie, wenn es euch gefällt, haltet doch mal ein Auge drauf. Ja, auf jeden Fall. Also das Problem war, wir waren ja auch mit den Beiträgen noch nicht ganz fertig, als wir mit der Serie angefangen haben. Wenn wir die nächste machen, können wir die ja wirklich auch ein bisschen besser vorbereiten und schon weiter fertig haben. Dann ist das auf jeden Fall gut, wenn wir sowas machen. Da hast du völlig recht. So, ich sehe jetzt gerade, ich bin das erste Mal für Piraten NRW hier auf Analytics. Das heißt, der zählt auch jetzt erst ab heute die Statistiken. Ach so, Und ich registriere uns jetzt mal bei Twitter Ads. Da kann man nämlich irgendwie dann nochmal zusätzliche Informationen einholen. Dann würde ich kurz zu dem letzten Punkt mit dem technischen Tool nochmal zurückkommen. Wen kann man da ansprechen? Soll man da den Lennart, den Timmy oder wer kennt sich mit sowas aus sonst noch? Also wie gesagt, ich frage den Stefan. Aber wisst ihr auch noch irgendwen, der sich damit auskennt? Um was geht's jetzt? Dieses Tool, was dann die PMs der einzelnen KVs auf der NRW-Webseite anzeigt. Ah, Schnurf, da steht jetzt gar nichts zum Pad. Zeile 257, ne? Ich hatte dich jetzt so verstanden, dass du was haben möchtest, ähnlich wie das auf der Bundesseite war, dass die auf der rechten Seite zum Beispiel unser Hartz-IV-Ding ja auch geteasert haben. Da ist ja dann das Logo und da kannst du draufklicken und dann kommst du auf die Serie. Sowas möchtest du für die KVs haben? Habe ich das richtig verstanden? Ja, wobei ich das Ding, was die da haben, glaube ich so verstehe, dass die da selbst noch was machen müssen. Ich persönlich würde mir jetzt denken, wenn jetzt ein KV eine PM veröffentlicht, also einen Blogbeitrag veröffentlicht zu einem Thema, dass der dann wie ein RSS-Feed da reinläuft und dass wir da im Prinzip die Dinge aus den verschiedenen KVs dann praktisch so durchrauschen lassen. Dass, wenn man will, man die kommunalen Dinge in irgendeiner Kolumne oder was auch immer damit angezeigt bekommt. Also, dass wir da technisch selber gar nichts machen müssen, sondern dass die im Prinzip, wenn die veröffentlicht werden, da auftauchen. Da wäre ich jetzt mal also als Nicht-Technik-Freak raus aus dem Thema. Also, was ich gerade gefunden habe, ist ganz interessant. Es gibt eine Statistik auf Twitter, die die Followerzahl zeigt. Und wir hatten am 8. Juli 2012 knapp 21.000 Follower und haben jetzt noch knapp 19.000 Follower. Das heißt, wir haben innerhalb von 3 Jahren ungefähr 2000 Follower verloren. Das geht eigentlich. Heißt aber, da ist bei 19.000 gibt es viel Möglichkeiten, Leute irgendwie anzusprechen. Darin. Auf jeden Fall. Das merkst du auch direkt, wenn du Themen pushen willst oder so. Dann und das mit dem Account Retweets, das ist immer so mindestens 30-40% mehr Retweets dann. Ja, auf jeden Fall, das denke ich schon. Also ich sag mal, wenn ich mich als Vorsitzender irgendwie zu einem Thema äußere oder so, oder ich sehe einer meiner Kollegen aus dem LAFO oder irgendein MDL oder der 20-Piraten-Account macht irgendwas, was, ich sag mal, ja, zur Verbreitung geeignet ist und halt auch gut auf den Landesaccount passt, dann retweete ich das oder nehme den Link daraus und twitter den mit Piraten NRW. Und es hat natürlich dann massive Reichweite. Das war bei dem Beitrag von Vaku zu dem Thema Haushaltsrede auch. Ja, mir wird da einfallen, wo du gerade sagst, wenn du als Parteivorsitzender da mal ein politisches Statement von dir abgibst, da könnten wir eigentlich auch mal überlegen, zu was für einem Thema du eigentlich mal irgendwie so eine Art Grundsatzvortrag oder so im Blog halten kannst. Also irgendwie, was du politisch mal so technisch in die Agenda setzt. Da hätte ich was für euch. Und was? Zeit Online, Journalisten, wie nennt man das? Also eine chinesische, die für eine deutsche Journalistin gearbeitet hat, die ist verhaftet worden. Warte mal, ich poste einen Link. Ja, haben wir gelesen, glaube ich, auf Twitter, oder? Die Assistentin von der, ne? Genau, das Wort habe ich gesucht. Und was hat das gerade mit uns zu tun jetzt hier? Naja, Pressefreiheit, das passt doch auch gerade voll in die Tagespolitik wegen Charlie Hebdo, deswegen ist Pressefreiheit eh gesetzt im Moment als Thema. Ist die Journalistin aus NRW, weißt du das, oder? Nee, ich glaube, die kam aus Hamburg. Auch für die könnte das vielleicht, für die, ist ja jetzt Wahl da, ne? Oder Wahl? Ja, genau. Vielleicht kennst du den Thomas Michel? Oh, das tut mir leid, ich kenne leider niemanden, aber vielleicht kennt ihr Leute, also wirklich, ich kenne niemanden. Für Hamburg wäre das sicher interessant. Oder für den Bund. Ja, hey, war nur so ein Einwurf. Für den Bund würde ich vorschlagen, hast du einen Twitter-Account? Ich? Ja, dann könntest du da zum Beispiel Anita Möllering antwittern. Das ist die Bundespressesprecherin. Die könnte dir dann sagen, ob das ein Thema ist, was sie machen können. Meinst du, es reicht doch, wenn ich ihr eine Mail schicke? Das kannst du sicher auch machen, ja. Was meinst du, wird sie denn eher sehen? Ich glaube, Twitter ist direkter, ne? Twitter ist etwas, wo also zumindest Piraten immer relativ schnell drauf reagieren. Ah, ich habe gerade keine gute Twitter-App auf meinem Handy. Und das Webinterface ist immer, da muss ich mir noch einen guten Client suchen. Ja gut, dann schreib ihr halt eine Mail. Oh, ja, ich mach das mal. Ich hau mal diese Follower-Statistik noch mit ins Pad. Die finde ich noch ganz spannend. Ja, prima. Da sind nämlich ein paar lustige Details auf der Seite, die will ich euch nicht vorenthalten. Zeile? Moment. 174. Besonders lustig, die rechte Spalte. Unter Geschlecht. Da steht, ihre Follower folgen auch. Unter anderem 45% Teenage Girls. Und irgendwelche anderen komischen Profile, wo man sich fragt, was soll das denn? Sexy Pirates. Ja, und 85% männliche Follower. Top-Städte 9% St. Louis. Okay. Und Top-Interessen Musik, DJs, Hip-Hop, Rap und Marketing. Oh, voll politisch. Ja, wir haben ganz viele Groupies. Ja, wie gesagt, ich sehe gerade, die 18.965 Follower sind von heute. Dann packe ich da noch die andere Zahl mit runter. Warte. Kann man einer mitschreiben? Und wohin? Irgendwo da drüber oder so. Followeranzahl am 8. Juli 2012. 20.934. Hast du es, Vakus, oder soll ich machen? Am 20.12.? Nee, am 20. Nee, am 8. Warte mal. 8.12. 8.07.2012. 8. Juli 2012. Hallo Klaus. Du hast das jetzt allerdings zu den Blog-Statistiken geschrieben. Ja, ich kopiere das dann hoch. Ja, mach mal. Sumi, Kackscheiß. So, ihr Lieben. Da sind wir doch dann jetzt auch eigentlich durch, oder? Da steht noch etwas, was Vaku reingeschrieben hat. Das wolltest du sicher noch besprechen? Ja. Im intimen Kreis, wo wir gerade sind, wollte ich den Bernd fragen. Du hattest ja über die Mailingliste geschickt. Hier, da gibt es ein paar Leute, die wollen wir nicht auf der Mailingliste. Und du hättest da irgendwas in Angriff genommen, um diese Leute auszuschließen. Was Paki hast du gemacht? Paki und ich haben beim letzten Mal, was der Piratus getwittert, geschrieben hat, weil er dann halt immer wieder gegen diese Sache, dass es halt keine Arbeitsmailingliste ist, verstoßen hast, bei dem entsprechenden Administrator beantragt, ihn zu kicken. Darauf hat uns unser zweiter Vorsitzender mitgeteilt, der der Administrator ist, dass der einen Vorstandsbeschluss braucht und darüber wollte sich Paki kümmern. Ich habe, glaube ich, soweit ich weiß, ein Ticket auch geschrieben an die Bundes-IT. Da brauchen wir gar keinen Vorstandsbeschluss. Das ist eigentlich gang und gäbe, dass wir das dem Mod sagen, dem Mailinglisten-Moderator, wenn da jemand nervt. Und Verstöße gegen die Satzung rechtfertigen das sowieso. Hi, schreiben. Ich fände es halt nur interessant, weil das Problem besteht ja immer zwischen diesen versunkenen Geschichten. Mailingliste, ja klar, da gibt's Mods und dieses Sync-Forum ist ja aber irgendwo im Bund verortet und ich fände es sehr schön, wenn wir das hier auch mal NRW-weit klären könnten, wie wir diese Menschen loswerden, denn das betrifft nicht nur gerade unsere AGÜ-Liste, sondern es betrifft auch andere Listen von Kreisverbänden, dass sich da Trolls immer wieder über Sync-Forum einschalten und auch KVs nicht unbedingt wissen, wie sie sich dagegen wehren können und wie man das ausschalten kann, wenn man das einfach nicht mehr auf seiner Mailingliste haben möchte. Deswegen. Du legst Regeln fest, die verbindlich sind für die Mailingliste und gibst die bekannt, damit hast du AGBs geschaffen und dadurch, dass du AGBs geschaffen hast, wenn jemand dagegen verstößt, kannst du ihn kicken. Genau. Das heißt, unsere AGÖ-Liste ist eine moderierte Liste und es gibt irgendwo Regeln. Nein, es gibt keine Regeln. Wir haben die noch nicht festgelegt. Aha. Aber das muss man ja niemandem erstmal erzählen im ersten Anlauf. Man kann ja erstmal beantragen, die zu kicken. Wenn es klappt, ist gut. Wir können ja mal Regeln schreiben dann. Auch wenn der Schreibe mich deswegen hauen wird. Dann hat er schon in Bochum getan, als ich das gemacht habe. Ich stelle mich zwischen euch. Blaue Flecke verteilen und so, ne? Jetzt sind wir bei Sonstiges. Ja, ich wollte das nur nochmal gefragt haben. Ja. Was macht die AGÖA gegen diese Trolls? Weil wir haben die auch in Düsseldorf. Wie kann man dagegen angehen, wenn die über das Sync-Forum schreiben? Also grundsätzlich sind wir auf jeden Fall dabei, Nutzungsbedingungen für Mumble zum Beispiel und auch für die Mailinglisten zu entwickeln und sieht uns nach, wenn das noch ein bisschen dauert. Aber klar, wir haben unter anderem auch von der Datenschutzbeauftragten den Auftrag bekommen, die auszuformulieren. Und im Moment ist es so, dass eine Mail an den Vorstand reicht und wir darüber einen Beschluss treffen. Oder aber der Moderator macht es selbst, weil er sieht, das ist zu heftig. Das gilt aber nicht für permanente Sperren, sondern die werden dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das erste Sperren war irgendwie 6 Wochen oder 3 Wochen. Und dann, wenn dann nochmal was kommt, wird es dauerhafter gesperrt. Wie über die IP oder was? Nee, die haben ja, du musst dich ja im Forum registrieren. Achso, Sync, ich dachte, du redest gerade noch über Mumble. Ja, Mumble über die IP. Aber da musst du Schreibi fragen, wie das genau funktioniert, weil ich bin selber kein Mod. Und wir waren halt gerade bei unserer eigenen Mailingliste. Genau, es geht eigentlich hauptsächlich um die Arbeitsliste. Bei dieser Mailingliste sehe ich das relativ entspannt. Jo. Time Codex und ich sind beauftragt. Das ist unsere Arbeitsliste. Genau, und wenn ihr sagt, das runter, ist dann runter. Seit Jahren anerkannt, dass es eine Arbeitsliste ist. Es wurde mehrfach angekündigt von den beauftragten Leuten, die für diese AG zuständig sind. Und deswegen habe ich damit die Moderatoren angeschrieben. Ich habe da eine technische Frage. Können wir das nach der Sitzung machen? Ich würde auch sagen, dass das Time Codex vielleicht jetzt gerade die Sitzung beendet. Ja, dann moderiere ich mal ab. Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren, auch Helena, obwohl sie schon weg ist. Und ich fand, es war eine sehr schöne, produktive Sitzung, wenn auch relativ lang. Und wünsche offiziell noch einen schönen Abend. Ende der Sitzung, 23.03 Uhr. Danke dir. Dankeschön. In Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.